Aber noch hier, um zurückzukommen auf die Künstlergeschichte. Also hier, ich wurde ja damals von den Vermietern gefragt, ob ich was gegen hätte, dass andere Künstler sich quasi neben mich einsiedeln, wie Ulla Büchel, wie hier der Stork hier direkt daneben neben dem Arto und neben halt Anna Hübsch. Ich sag immer, ich vergleiche das immer ganz gerne mit einem Schuhladen. So, hä, Schuhladen, ja. Also wenn man einen Schuhladen baut, 5 Kilometer von der Stadt, geht kein Mensch hin. Bauen da aber 3 Schuhläden oder vielleicht 4 oder 5 möglicherweise, fährt man nie mehr in die Stadt Schuhe kaufen, sondern man fährt dahin, zuerst mal gucken, weil da viel Auswahl ist. Und das Gleiche sehe ich hier auch mit Künstlern, also gerade mit dem Lutherviertel, dem Künstlerviertel. Ich glaube, dem einzigen Künstlerviertel im Ruhrgebiet oder in der Umgebung. Je mehr Leute zusammen sind, je mehr Leute nebeneinander sich mit ähnlichen Sachen beschäftigen. Klar, Konkurrenz gibt es da, ist da, aber auf der anderen Seite ist es, kommen mehr Leute zusammen. Und je mehr Leute kommen, umso größer die Möglichkeit, auch was zu verkaufen. Und letztendlich, ob Anna Hübsch Bilder da sind, ob Ulla Büchel Bilder da sind, der Kunde oder der potenzielle, ja, Fan oder bei Kunst ist das ja halt Liebhaber. Die wird sich ja seine Sachen raussuchen. Also wer Ulas Sachen, die sehr bunt, sehr verspielt sind, mag, der wird nicht meine Sachen, die sehr monochrom und zeichnerisch halt sind, der wird die nicht kaufen. Also das ist, sehe ich absolut nicht als Konkurrenz. Also ich würde mich freuen, wenn es halt immer mehr hier im Lutherviertel oder halt im Stadtzentrum wäre. Für mich das auch eine Alternative zu dem üblichen Stadtkern und der Einkaufsstraße, die immer mehr mit dem Internet in Konkurrenz kommen, wo man das eigentlich gar nicht aufhalten kann, dass Fußgängerzonen immer mehr, ja, veröden, weil ich kenne es von meinem eigenen Einkaufsverhalten, ich bestelle ganz viele Sachen im Internet, immer mehr. Und warum keine Kunst? Warum keine Kunst in die Stadtmitte? Warum nicht so etwas ausbreiten, warum nicht Hamm bekannt machen durch seine Kunst und damit halt auch hier potenzielle Touristen reinbringen. Es ist schon etwas da, ist das Einzige oder halt Einzigartige hier in Nordrhein-Westfalen. Auf jeden Fall wert hier auch zu sein. Also ich werde auf jeden Fall immer bemüht sein, auch hier weiterhin ein Atelier zu haben, halt wirklich mit der Hoffnung, dass hier das noch bekannter, noch größer wird. Da arbeiten ja auch viele Leute dran.